Ja, hallo, ich bin's, euer Hirte, der Hirsemann hier auf dem Gaming Takeover Podcast. Ihr habt genau richtig gehört, Gaming steht heute auf dem Plan und unseren Podcast, beziehungsweise meinen, ja, den findet ihr auf gaming-takeover.de.tl und ich werde hier sporadisch Podcasts veröffentlichen und ich werde hier über zum Beispiel über ein paar Spiele reden, nicht über die aktuellen Neuerscheinungen und so, da habe ich zum Beispiel einen Podcast, den ich euch empfehlen kann, Players Lounge Podcast. Players Lounge Podcast findet ihr auf nerdiverse.de. Die haben alles Aktuelle über die Gamingswelt. Aber ich habe heute auf dem Plan über Spiele reden, die ich zurzeit spiele. Und um hier nicht allzu viel um den heißen Brei herumzureden, fange ich einfach mal gleich an. UFC Throwdown. Man muss bemerken, nicht bemerken, man muss beachten, ich habe eine PlayStation 2. Oh ja, so jemanden gibt's noch. Ich muss eigentlich nicht. Also, ich brauche halt keine PlayStation 3, weil die Spiele, die ich hier habe auf der PlayStation 2, gefallen mir eigentlich noch recht gut. Und Führerschein zum Beispiel zahlt sich auch nicht alleine. Und was ich hier zum Beispiel oft spiele, ist UFC Throwdown. Ich kann mal hinten vorlesen. Machen Sie Ihren Kämpfer zum Champion. Ultimate Fighting Championship, falls es jemand von euch kennt. Mixed Martial Arts, ein Kampfsport, der, ja, eigentlich Kickboxen, Boxen, Wrestling auch ein bisschen, also alles vereint. Brandneuer Karrieremodus zum Beispiel ist hier enthalten. Erschaffen und trainieren Sie Ihren eigenen Kämpfen, kämpfen Sie sich bis ganz nach oben. Den Karrieremodus habe ich schon benutzt, aber es haut bei mir nicht ganz hin, weil einerseits fehlt mir noch die Spielerfahrung. Und ich versuche halt immer eine Submission zu bekommen, denn so kann ich den Gegner halt dann sehr schnell ausknocken oder besiegen. Aber es haut eben noch nicht ganz hin, weil ich verstehe das auch nicht mit dem Skillsystem und so. Also ich spiele dann lieber zum Beispiel einen der 25 originalen UFC-Kämpfer. Darunter auch der aktuelle Light Heavyweight Champion Tito Ortiz, den habe ich auch schon gespielt. Genauso wie Bass Rutten. Und mein Lieblingscharakter ist hier der gute The Iceman Chuck Liddell. Und es gibt auch noch einen Tournament-Modus. Bis zu 8 Spielern treten sie in dramatischen Ausscheidungskämpfen gegen ihre Freunde an. 1 bis 2 Spieler natürlich mit dem, wie nennt man denn das? Mit dem Kabel, mit dem Mehrspielerkabel geht es eben bis zu 8 Leuten. Spiel habe ich in Englisch hier zum Beispiel, Anleitung ist in Deutsch. Ja, ich kann zu dem Spiel sagen, ich spiele sehr gerne, so zwischendurch, so mal 10 Minuten, wenn man mal Zeit hat, oder man denkt sich, ja, jetzt bevor ich ins Bett gehe, mein TV-Programm ist zu Ende, ich habe noch 20 Minuten, dann lege ich eben UFC Throwdown ein. Es lädt eigentlich an sich sehr schnell. Die Grafik ist natürlich jetzt nicht allzu berauschend, aber man kann damit leben und einfach ein Actionspiel, mit dem viel rumgeschlagen wird und für UFC-Fans natürlich ein Muss. Außer ihr habt natürlich die neueren Versionen, die sind natürlich besser. Also dieses Spiel hat schon mal eine Schulnote von einer 2 von mir. Dann habe ich hier zum Beispiel noch NBA 2K12. NBA 2K12, das ist ein Basketballspiel, für die, die hier mit dem NBA-Begriff National Basketball Alliance, glaube ich, oder nein, National Basketball Association, mit diesem Begriff nichts anfangen können. Die NBA ist in Nordamerika vertreten und der wohl bekannteste deutsche Spieler ist Dirk Nowitzki bei den Dallas Mavericks. Und ein paar Sachen, die im Spiel erwähnenswert sind: neue legendäre NBA-Teams. Spiele mit einigen der besten Teams aller Zeiten, wie den Bulls von 1995 bis 96, den Celtics von 1985 bis 86 und den LA Lakers von 1990 bis 91, jeweils mit historisch korrekten Spielkarten. Da sind zum Beispiel, wenn man, ja, die müsste man eigentlich kennen, Michael Jordan ist bei den Bulls dabei und aktuelle Karten sind natürlich auch vertreten, alle Spielertransfer der Saison 2010, 2012 wurden berücksichtigt, damit man die aktuellsten Teams mit den aktuellsten Werten spielen kann. Und hier sind auch viele Leute vertreten, die man kennt. Zum Beispiel Kobe Bryant, LeBron James, Tim Duncan, Carmelo Anthony und viele mehr. Und da eben auch ein Dirk Nowitzki. Und es ist auch Musik dabei, natürlich, die bekommt man auch. Und sogar ein Stadionsprecher und man hat geschätzt 20 verschiedene Kamera-Angles zur Auswahl, also für jeden ist da was dabei. Man kann Training spielen, man kann 1 gegen 1, halbes Feld, ganzes Feld, Streetball, man kann auswählen, mit wie vielen Leuten das man spielt, man kann in den Karrieremodus sein eigenes Team erstellen, ein Team übernehmen, man kann dort gegen die anderen Teams antreten und schauen, wie er Meister wird. Man kann auswechseln, was ich sehr cool finde, man kann Auszeit nehmen, man kann den Leichtigkeitsgrad einstellen, also alles, was man so bei einem solchen Spiel machen muss. 1 bis 2 Spieler, natürlich mit mehr Steckkabel wahrscheinlich wieder mehr. Und ja, bis 8 Spieler. Meiner Meinung nach ein grandioses Spiel, das mir sehr viel Spaß macht. Auch der Karrieremodus lässt nicht zu wünschen übrig, sehr großartig. Ich gebe der Schulnote, ich gebe dem Spiel eine Schulnote 1. Dann habe ich noch 3 Spiele hier liegen. Ich fange mal mit dem an. FIFA 12 Love Football Play Football. Das authentische Fußball-Videospiel für PlayStation 2 mit mehr als 30 lizenzierten Ligen und 500 Teams. Spiele als Torwart. Sei die letzte Instanz in der Abwehr und sichere deinem Verein den Sieg. Im Karrieremodus schlüpfst du in die Rolle eines Spielers, eines Spielertrainers oder eines Managers und versuchst glanzvoll Titel zu sammeln, national sowie auch international. Also, natürlich auch wieder mit mehr Spielern. 1 bis 2 oder auch 8. Mir gefällt es, dass es sau viele Teams drin haben. Und nicht so wie bei Pro Evolution Soccer, bei den vorherigen Teilen. Da hat zum Beispiel Klose, trug da den Namen Knori bei mir im Spiel. Von 2001 oder so. Weil PES, Pro Evolution Soccer, sich die Lizenz nicht sichern konnte an den Namen. FIFA hat natürlich diese ganzen Lizenzen. Und deshalb darf man hier auch Leute wie Lionel Messi, Wayne Rooney, Mario Gomez darf man alle erstellen, darf man alle Namen verwenden, darf man sie zu ihrem Verein dazu tun, die Rückennummer geben, Schusskraft und alles auf den echten Spieler sozusagen mehr oder weniger abstimmen. Also das ist schon mal ein Pluspunkt bei FIFA, dass sie die ganzen Lizenzen haben. Sie haben sau viele Ligen, Bundesliga, LVP, MLS, Barclays, Premier League, zweite Bundesliga, Rest der Welt, da fällt dann ein eigenes erstelltes Team hinein. Und alle Topstars, Lionel Messi, Wayne Rooney, Manuel Neuer, Iker Casillas, ja, einfach alle, Cristiano Ronaldo, einfach alle Topstars sind dabei. Und was kann man machen? Man kann Beer Pro zum Beispiel spielen, man kann einen Spieler auf dem Feld spielen, man kann den Torwart spielen in einer Partie. Man kann das gesamte Team steuern, man kann die einzelnen Kamerawinkel einstellen, Schwierigkeit, Präsentation, wie es auf dem Bildschirm rüberkommt, kann man alles machen. Man kann eigenes Team erstellen, man kann Vereinstransfer machen, das gilt dann auch für alle Vereine. Man kann, ja, eigentlich alles, man kann Trainings machen mit dem Team, mit dem Torwart, Freistoß, Elfmeterschießen, alles, Ecken, normales Spiel. 11 gegen 9, 11 gegen 10, 11 gegen 11, 11 gegen 1. Alles, was man so will, kann man hier bei FIFA 12 machen. Großartiges Spiel, wie ich finde. Und ich spiele sehr gerne den Karrieremodus, habe ich mir dann mein eigenes Team erstellt und habe mir ein paar, ja, eigentlich recht gute Topstars dazu getan. Und, aber ich spiele auf dem schwierigsten Schwierigkeitsgrad. Und natürlich ist das dann doch auch, wenn ich die ganzen Topstars habe, eine große Herausforderung. Das Spiel bekommt auch eine 1 von mir. Grafisch sind natürlich das und NBA 2K12 sehr, sehr gut. Dann zu einem Spiel, das die meisten von euch kennen. Es wurde als das beste Spiel der Grand Theft Auto Serie bezeichnet. GTA San Andreas. Und um hier mal in die Story zu schauen. Vor 5 Jahren hat Carl Johnson, der Hauptcharakter, den ihr dann spielt, es geschafft, den Problemen von Los Santos zu entkommen. Eine Stadt im Staat San Andreas, die in Bandenkriegen, Drogen und Korruption zu versinken droht. Und eine Stadt, in der Filmstars und Millionäre so gut es geht versuchen, den Dealern und Straßengangs aus dem Weg zu gehen. Jetzt, wir schreiben die frühen 90er Jahre, muss Carl zurück. Seine Mutter wurde ermordet. Seine Familie ist auseinandergebrochen und seine alten Freunde sind drauf und dran, auf direktem Weg ins Verderben zu schlittern. Doch kaum zurück in seiner alten Heimat Los Santos, hängen ihm ein paar korrupte Cops einen Mord an. CJ muss weg. Auf eine Reise, die ihn durch ganz San Andreas, um seine Familie zu retten und die Straßen unter seine Kontrolle zu bringen, führt. Also, ich erkläre euch jetzt mal die Story. Der gute Carl Johnson, den ihr als Hauptcharakter spielt, ein Schwarzer, ein Farbiger, sagen wir so, der ihm, wie gesagt, verschwindet aus Los Santos, muss aber wieder zurück. Denn seine Mutter ist gestorben, sein Bruder, Sweet, und seine Freunde zum Beispiel, die schlittern ins Verderben mit Drogen, mit Bandenkriegen, mit den korrupten Polizisten, und ihm wird auf einmal ein Mord angehängt. In den ersten Teilen der Story bist du eben in Los Santos, und ich weiß jetzt gar nicht mehr, ich habe schon lange nicht mit dem Story-Modus gespielt, weil ich habe jetzt eigentlich durch und fahre nur noch mit dem Auto hin und her und so. Es bleibt zu sagen, dass man in Los Santos die ganzen Territorien für sich gewinnen muss, die ganzen Bandenkriege bestreiten muss. Man kommt zum Beispiel auch in die Versuchung, mit Frauen rumzumachen, sage ich jetzt mal einfach so, weil man verschiedenste Freundinnen kennenlernt an den verschiedenen Plätzen. Um die muss man sich natürlich kümmern. Man hat Freunde, man kann seine eigenen Gangmitglieder mitnehmen. Und irgendwann kommt der Punkt, da kommt dann Carl Johnson immer weiter weg, kommt nach Los Venturas und in die andere Stadt, die weiß ich jetzt nicht. Jedenfalls zuletzt muss man die bösen Cops ausschalten. Man lernt viele nette Leute kennen. Also saumäßig viel ist da los. Und ja, man hat muss jemandem beim Casino helfen. Man muss zu Hause mit Sweet die ganze Heimat beschützen. Man muss mit einem Mann, der Weed verkauft oder Weed anpflanzt, auch rumfahren. Man hat eine Autowerkstatt, man hat einfach das ganze Leben in einem Spiel. Das zum Story-Modus. Zuletzt muss man eben den bösen Cop noch umbringen. Hat man das geschafft, ist man fertig. Dann hast du eben das ganze Spiel durchgespielt, kannst die einzelnen Sachen noch machen. Es gibt Nebenmissionen zum Beispiel. Und dann kannst du das eben alles an sich machen und durch die ganzen Städte, die du schon freigeschalten hast, durchfahren. Um zu den Städten zu kommen. Los Santos ist jetzt sowas wie ein Viertel sozusagen, wo man anfängt, das ist zu mehr oder weniger ein Ghetto. Sehr, sehr viele Häuser auf einem Platz. Es ist eigentlich recht heruntergekommen. Es gibt zum Beispiel, ja, einen Basketballplatz. Den finde ich natürlich sehr, sehr geil. Man kann auch schwimmen. Und wenn du weiterfährst, dann kommst du in die Großstadt Los Santos. Und in dieser Großstadt erlebst du halt dann so einen Teil, was dich auf einer anderen Insel auch erwartet. Und du hast zum Beispiel auch einen schönen Meer, einen schönen Strand und ein schönes Meer. Das finde ich sehr, sehr großartig, weil ich schwimme da sehr gerne drin. Und ich mag einfach den Ausblick auf das Wasser. Mag ich in echt und mag ich in dem Spiel auch. Deshalb spiele ich das auch so oft. Und ich fahre am liebsten mit dem Motorrad. Ich fahre jetzt am liebsten mit dem Auto immer. Mit dem Motorrad fahre ich auch sehr gerne, mit dem Fahrrad auch. Zu Fuß gehen nicht so gerne. Man kann zum Beispiel auch am Strand oder auch in solchen Fitnesszentren kann man Kampfsport üben. Man kann neue Techniken erlernen. Man kann Krafttraining machen. Man kann Ausdauertraining machen. Also das volle Programm, damit man eben viel stärker wird und noch länger schwimmen, noch länger tauchen, noch länger rennen kann. Und man kann zum Beispiel auch die Polizei, die verfolgt einem auch. Es gibt natürlich Cheats, die kann man auch anwenden. Man kann sich Waffen kaufen, man kann sich Waffen ercheaten. Und ja, es gibt auch einen Flugplatz zum Beispiel. Auf diesem Flugplatz kann man dann mit dem Flieger zu anderen Städten fliegen. Los Santos ist auch oben zum Beispiel ein reiches Viertel, aber es kommt auch dann ein so ein District, wo man dann nur lauter Land hat. Also ländliches Gebiet, Ghetto und Meerblick und Stadt ist hier gegeben. Gefällt mir alles sehr, sehr gut. Dann kommen wir zum Beispiel noch nach Las Venturas. Eine Nachmache sozusagen von Las Vegas, denn es gibt hier sehr viele Casinos, die dominieren eben dieses ganze Geschehen dort. Es ist mehr oder weniger eine ganz, ganz große Großstadt mit sehr vielen Casinos, alles und alles blinkt und so. Mein liebster Platz ist zum Beispiel das Hard Rock Café. Da kann man in meinen Pool schwimmen und kann sein Auto parken. Ich mag da auch noch gerne den Flugplatz, weil der hat sehr viele, ja, der hat sein altes Flair an sich. Und ja, man kauft sich auch später einen eigenen Flugplatz. Das bleibt zu dir der Stadt zu sagen. Jetzt sind sehr, sehr viele schöne Autos, zum Beispiel, wenn man hier nehmen kann. Dann fahren wir weiter durch die Großstadt. Fahren wir aufs Land wieder. Ja, typisches Land halt. Man kann sehr viel fahren. Dann gibt's überall Flüsse. Natürlich kommen wir dann noch in die letzte Stadt. Obwohl, erst haben wir noch einen riesigen Hafen, in den man runterfahren kann. Auch sehr schön. Und dann kommen wir in die Großstadt. Und in der Großstadt zum Beispiel, die, ich weiß nicht, wie man die nennt, aber das ist sowas wie München, wenn man sich's vorstellt. Alles zugebaut. Ein paar grüne Plätze, aber sonst alles mit Beton zugebaut. Viele Hochhäuser. Und man hat seine eigene Werkstatt dort. Man kann, hat sie zwei Freundinnen. Und ja, ist sehr schön, muss man sagen. Da gibt es jetzt natürlich auch einen Flugplatz, der ist extra angelegt, der ist sau cool. Man hat einen eigenen Hafen. Und wenn man da weiterfährt, kommt man eben aufs Land. Und es bleibt noch zu erwähnen, man kann zum Beispiel Clucking Bell besuchen, Stacked Pizza, 7-Eleven, also man kann auch Essen kaufen, man kann Trinken kaufen, man kann sich Kleidung kaufen, man kann sich Waffen kaufen, man kann in die Tuning-Werkstatt gehen, man kann sein Auto lackieren lassen oder sein Motorrad. Also das ist alles geboten und ich finde es sehr geil, wenn man das Meer sieht und dann diese Großstadt mit der Skyline. Und wegen allem diesen, die Grafik lässt zu wünschen übrig, aber das ist mir sowas von egal. Ich gebe diesem Spiel eine Note 1-, weil es einfach eines der besten ist, das ich gespielt habe. Ich habe alle Grand Theft Auto Teile für die PlayStation 2 nachgekauft. San Andreas ist das Beste. Und nun kommen wir zum fünften Spiel, das ich gerade wieder mal durchgespielt habe. Es ist Superman, Batman, The Flash, Green Lantern, Wonder Woman und Martian Manhunter und viele mehr Justice League Heroes. DC's Justice League Heroes. Eine Liga für sich. Nutze die atemberaubenden Fähigkeiten der mächtigsten Alliance der Erde. Schließe dich der legendären Justice League an und besiege einen tyrannischen Schurken, der die Welt in einen lebenden Albtraum verwandeln möchte. Verbessere die Fähigkeiten einer Superhelden mit einem einzigartigen Rollenspiel-Boost-System der Snowblind Studios. Stürze dich in das Abenteuer und entwickelt von den Schöpfern, ist jetzt eigentlich unwichtig. Kämpfe allein oder an der Seite eines Freundes gegen das Böse. Setze an interaktiven, zerstörbaren Schauplätzen deine außergewöhnlichen Fähigkeiten ein. Kämpfe an der Seite der mächtigsten Superhelden der Welt und schlüpfe in die Rollen von Batman, Superman, The Flash und vielen anderen. Also, hier fällt das Spiel gerade aus der Hülle. Ich nehme mal eben die Bedienungsanleitung, weil mit dem Spiel können wir uns jetzt so 10 Minuten beschäftigen. Wir haben die Justice League Heroes vom Grafischen her, muss ich sagen, klasse. Ein klasse Spiel. Mir gefällt sehr gut. Wir sind jetzt durch den Startbereich und wir haben die Helden der Justice League. Superman, der letzte Überlebende des Planeten Krypton, wuchs als Clark Kent auf der Erde auf. Superman erhält seine erstaunliche Kraft durch die Energie der Sonne. Er ist stark, kann fliegen, setzt seine Superarten, sein Supergehör und seinen Superblick ein, um für Recht und Ordnung zu sorgen. Der Mann aus Stahl, nicht zuletzt deshalb, gilt er in der ganzen Galaxie als Symbol der Hoffnung. Er hat zum Beispiel den Hitzeblick, den kennt man mit seinen Augen, ein Superschlag, ein Schlag, der einfach ein gewaltiger Aufwärtshaken. Flugschlag, mit dem Schlag fliegt er sozusagen und haut alles weg. Super Atem, mit dem friert er jemanden ein und stellt einen Mann, erhöht die Schadensresistenz. Superman ist der beste von allen Superhelden, muss ich sagen. Wenn man ihm im Kampf voll macht mit den 5 Punkten, je nach Level, bei Levelsteigerung erhält man 2 Punkte. man hat die vier Grundattacken, fünf Grundattacken, die er hat, in die Spezialattacken, und Kampf, Erholung, Gesundheit, Energie. Und ich habe Kampf mit allen fünf Verstärkern voll gemacht und mit einem Schlag hat Superman alle, ja, umgebracht sozusagen. Superman ist eh der Beste und ja, mit dem habe ich bis zuletzt den Superbösewichten am Ende unter Schach gehalten. Unter Schach gehalten, glaube ich, sagt man. Aber dann ist er trotzdem gestorben, aber dann habe ich ihm nur noch mit der Wonder Woman den Bösen abfertigen müssen. Batman haben wir noch. Nach der Ermordung seiner Eltern schwor der junge Bruce Wayne, sein Leben in den Dienst des Verbrecherbekämpfens zu stellen. Heute kämpft Batman als dunkler Ritter von Gotham City mit einem ungewöhnlichen körperlichen Fähigkeiten und bemerkenswerten technischen Hilfsmitteln gegen das Böse. Seine speziellen Kräfte sind der Batarang, einfach ein Bumerang, den er schmeißt. Dunkler Ritter ist eine tödliche Kombination verschiedener Kampfkünste. Enterhaken, glaube ich, kann man sich was vorstellen. Blendgranate und Fledermausschwamm, da kommen eben die Fledermäuse. Das ist meiner Meinung nach seine beste Attacke, weil du musst selber auch nicht viel machen. Also Batman ist der zweitbeste. Ich würde vielleicht sogar noch ein paar drüber stufen, aber an sich hat Batman die besten Voraussetzungen. Dann haben wir den Martian Manhunter. Der Martian Manhunter ist der letzte Überlebende seiner Heimat mit einem scheinbar endlosen Arsenal von Superkräften. John Jones stammt aus einer alten Mars-Zivilisation, verfügt über Superkräfte, kann fliegen, hat psychische Kräfte oder sowas. Psionische Kräfte, kenne ich nicht. Und kann Dinge verformen. Er kämpft für das Wohl der Erde und ist die Seele der Justice League. Seine speziellen Kräfte sind übersinnlicher Impuls. Er gibt ihm einen Impuls ab, Gedankenexplosion, eine Psi-Welle, Formenwandlung. Er verwandelt sich in eine Bestie mit großer Kraft. Phasenstoß, er tötet seinen Gegner mit diesem Phasenstoß sozusagen. Er stößt Energie ab, flexibler Schatten. Er ist unverwundbar und kann durch Objekte gehen. Und ja, sowas wie unsichtbar. Und Martian Manhunter, er ist im Kampf gut, aber ich finde jetzt seine speziellen Kräfte nicht gut. Ich habe Martian Manhunter auch an sich nicht so viel aufgebessert, weil ich ihm nicht finde, dass er ein guter Superheld ist, aber man kann ihn schon mal nehmen. Zatanna, die wunderschöne Meisterin der Magie, arbeitet für die Mächte des Lichts und der Justice League. Darum geht der Zauber. Sie ist stets rückwärts gesprochen, denn beherrscht sie alle Materien und Elementarkräfte. Also, ihre Kräfte sind ein Feuerstrahl, Verwandlung, da verwandeln sich die bösen Hasen, Heilung, eine Zeitlupe oder Schutz. Also Zatanna ist meiner Meinung nach für so Level, wo man jetzt nicht unbedingt die guten Leute braucht, eigentlich eine recht gut, nur gegen den Endgegner hat sie bei mir keine Chance gehabt, deshalb habe ich sie auch nicht ins Team genommen. Aber so an sich kommt man mit ihr schon weit. The Flash. Ein verrückter Fall sorgte dafür, dass Wally West mit elektrisch geladenen Chemikalien übergossen wurde, die ihm eine unglaubliche Supergeschwindigkeit verliehen. Jetzt ist er der schnellste Mann der Welt, kann sich schneller bewegen als das Licht und bekämpft als The Flash das Böse. Also Flash, ja, ich komme jetzt erstmal zu seinen Attacken. Flip-Angriff. Er wechselt blitzschnell von Gegner zu Gegner und fügt diesen Schaden zu. Turbo sagt eigentlich alles. Angriff ist ein Sturmangriff, der gegen Gegner Schaden zufügt und Flash durch Objekte laufen lässt. Überschall, Ausweicher, er weicht einfach aus und greift eben den Gegner von hinten an. Wirbelwind sagt auch alles. The Flash. Also ich finde, Flash ist jetzt nicht unbedingt der Beste. Der Flipper-Angriff und der Wirbelwind, die sind hier seine besten Attacken. Er ist im Kampf eigentlich auch nicht gut. Man kann ihn halt eben einfach, ja, wenn du sagst, ich habe einen starken Superhelden und möchte einen neben mir haben, der jetzt nicht unbedingt so viel, ja, die Leute zerstört, damit ich die Energieboni bekomme, nimmst du eben The Flash als Partner und The Flash ist eigentlich recht, den habe ich als ersten ins Team geholt, weil er eben auch nicht so gut ist und, ja. Wir haben dann noch Green Lantern. John Stewart wurde durch die geheimnisvollen Wächter von Oa als Mitglied der intergalaktischen Polizeistreitmächte des Green Lantern Corps ausgewählt und verfügt über die mächtigste Waffe im Universum. den Green Lantern Ring. Spezieller Token, Plasmastrahl, Vorschlaghammer, Mühlstein, Gefängnis, Schutzkuppel. Green Lantern ist im Nahkampf auch gut. Er ist einer der besten. Ich würde ihn sogar noch über Batman einstufen, weil er zum Beispiel mit dem Green Arrow, zu dem kommen wir dann noch, sehr gut funktioniert. Zum Beispiel kann er hier im Gefängnis jemanden festhalten, den Vorschlaghammer einsetzen, eine Schutzkuppel nehmen, Plasmastrahl abfeuern und für eine Tür, die man durchbrechen muss, oder für einen großen Gegner den Mühlstein nehmen. Green Lantern finde ich auch recht cool an sich. Ich finde es cool, wie man seinen Ring präsentiert. Also ich finde einfach so Superhelden. Ich mag die Filme und ich finde dieses Spiel einfach großartig. Dann haben wir noch die gute Wonder Woman. Wonder Woman, auch bekannt als Prinzessin Diana, ist die Botschafterin der mystischen Insel Themyscira in der Welt der Menschen. Ja. Diana ist eine unglaublich starke Kriegerin. Darüber hinaus kann sie fliegen und ist mit dem goldenen Lasso der Wahrheit und den Armbändern des Sieges bewaffnet. Sie hat geschworen, den Frieden zu bewahren und die Unschuldigen zu beschützen. Spezielle Kräfte sind ihr Bumerang, ein Lasso-Dreher, ein Flugangriff, ein Fanglasso oder ein Lasso-Schlinge. Sie ist eine der besten Superhelden, muss ich sagen. Sie ist sehr gut im Kampf und hat auch ein paar schöne Attacken. Und ja, wenn man überlegt, welches ist das perfekte Dream Team? Entweder Superman Batman, Superman Green Lantern, Superman Wonder Woman oder eben einfach irgendwie durchmixen. Und dann hat man schon die besten. Also Wonder Woman finde ich auch einen coolen Charakter. Und zuletzt bekommt sie dann auch noch ein Schwert, was dann auch sehr cool wird. Man kann neue Helden freischalten wie den Aquaman. Der greift eben mit Wasser an. Aber den habe ich bis jetzt noch nicht so oft gespielt. Dann haben wir noch den Green Arrow. Der hat 5 verschiedene Pfeile. Feuerpfeil, Elektropfeil, ich weiß den anderen jetzt nicht. Und normaler Pfeil und Speere, wo mehrere Pfeile zum Einsatz kommen. Und ich finde, Green Arrow ist einfach sein Charakter. Du kannst mit dem Green Lantern jemanden ins Gefängnis sperren und der schießt einfach. Oder wenn du einen Charakter brauchst, der hinter dir Rückendeckung gibt, dann ist Green Arrow perfekt. Ich habe nämlich den immer genommen. Mein Freund hat genommen den Green Lantern. Und dann haben wir eben dieses Spiel durchgezogen. Green Lantern vorne schlägt und ich schieße eben von hinten, vom Hinterhalt. Sonst haben wir noch das Hawk Girl, das zum Beispiel mit einem... Wie nennt man das? Mit einem... Das ist eine Waffe, da ist dann eine Kugel mit Spitzen drauf. Und die hat eben solche Attacken mit diesem Ding. Also die ist jetzt nicht allzu gut. Dann haben wir noch eine, aber ich weiß nicht, wie die heißt. Hawkcrest oder so. Die habe ich noch nicht gespielt. Man kann als Charaktere noch 2 andere Green Lanterns freischalten. Wenn man jetzt sich denkt, ja, mein Team, das soll aus lauter Green Lanterns bestehen, weil ich die Green Lanterns gut finde, dann kann man eben mit diesen die ganzen Levels spielen. Wenn man auswählen darf selber und dann kann man eben dort Green Lantern spielen. Mein persönlich Favorite Superheld ist Green Arrow. Ich finde aber auch alle anderen Charaktere cool. Die besten Charaktere sind meiner Meinung nach der Superman, der Batman und Green Lantern. Obwohl auch Flash cool ist, ich finde auch alle cool einfach. Dieses Spiel geht natürlich für 1 oder 2 Spieler. Super Skillsystem, alles grandios. Um zur Story zu kommen, man muss erstmal ein paar Leute retten. Dann sieht man, dass der gute Brainiac eine Kopie von sich selber hingeschickt hat. Die muss man besiegen. Das gilt als Ablenkungsmanöver, denn einer hat einen Stein mitgehen lassen. Dann muss man eine Queen Bee, eine Biene besiegen, die natürlich die Bienen und die Roboter vereint hat. Und Brainiac Geschäfte macht und die hat man dann besiegt. Dann weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau weiter, aber man muss auch noch zum Nordpol. Da muss man auch so einen Bösewichten besiegen und auch eine Frau. Und dort muss man gegen solche Eisgestalten antreten. Im Weltraum zum Beispiel muss man auch noch antreten, gegen solche komischen Menschen halt so. Da muss man dann auch kämpfen auf einer Flotte. Dann muss man noch kämpfen auf dem Mars. Man muss noch kämpfen in einem Raketenlager, um Raketen abzuschießen. Und man muss in einer Affenstadt noch kämpfen. So viel fällt mir jetzt bis jetzt ein. Der letzte Level war bei uns in einer komischen Welt, weil der Bösewicht hat der hat die Motherbox gestohlen und auch so einen komischen Dimensionswürfel. Und der Dimensionswürfel, weil eben Brainiac, den musst du dann auch besiegen. Der ist dann tot und der erlebt, er wacht dann wieder, aber der löst sich auf wegen dieser dieser Dimensionsbox. Und dann kommt der Oberbösewicht zum Vorschein. Und an sich schickt ihn die Motherbox dann in eine andere Welt, weil die hat die ganzen Leute, soll die ganzen Leute zerstören, die ganzen Superhelden, aber die Motherbox ist an sich gut und schickt sie dann in seine verlorene Welt. Deshalb meint der Bösewicht, die sind alle tot. Superman hat er noch behalten bei sich. Dann haben wir eben diese Welt und da gibt's Häschenwelt und einfach böse Kreaturen. Wenn du alle Portale freigeschalten hast und dich genau dorthin begibst, wo das Portal ist, kommst du wieder zurück, weil du musst mit zwei Teams dahin, die kannst du aber leider nicht selber aussuchen. Und dann kommst du wieder in die Welt zurück, dann bist du im Batman-Notfall-Lager sozusagen, bist du da drinnen, weil der Kontrollturm, der Watchtower, der wurde überfallen. Und dann musst du eben den Watchtower wieder unter Kontrolle bringen. Ich glaube, im Watchtower oder irgendwo musst du dann den Martian Manhunter zurückholen, weil der wurde auch gefangen. Den musst du dann wieder befreien. Superman ist dazwischen auch gefangen. Den musst du dann auf dem Planeten Erde, der dann böse wird sozusagen, oder der mit Feuer überschattet wird von bösen Menschen, von dem Oberboss, da musst du dann den Superman befreien. Und dann kriegt eben die eine ihr Schwert und dann geht's auf zum letzten Kampf, in dem du dann Superman Rückendeckung geben musst. Dann musst du eben dein Team auswählen, um den Oberbösewichten zu schlagen. Und wenn du das hast, dann ist alles geschafft. Und die Story endet mit den Worten: Und was ist, wenn wieder einmal was Böses auf die Erde kommt? Dann sagt Batman: Das ist egal. Wir sind da. Also sehr epic dieses Ende. Die Musik ist auch klasse. Und dieses Spiel hat eigentlich eine recht gute Grafik. Eine gute Grafik muss man sagen. Super Kampfsystem, alles geil. Eine 1++++ gibt sie von mir. Dieses Spiel, diese Disc. Justice League Heroes, eine Kaufempfehlung. Und das war's jetzt auch wieder mit dieser kleinen Podcast-Ausgabe vom Gaming Takeover Podcast. Teil des Takeover Podcast Networks, takeover-podcast.de.l und dem Podcast hier auf gaming-takeover.de.l. Ein neues Design wird bald kommen und ja. Ich bin wie immer euer Hese, der Hesemann. Ihr hört mich auf dem gesamten Takeover Podcast Network und ich hoffe, ihr kauft euch oder ihr schaut euch ein paar Spiele an. Man kann die natürlich alle nochmal für den PC nachkaufen und ich wünsche euch dann noch viel Spaß an den nächsten Tagen. Ich werde vielleicht irgendwann mal wieder ein kleines Update hier veröffentlichen zu den Episoden oder eben auch zu den Sachen, die wir hier, die im Podcast anstehen. Und ja, ich beende diesen Podcast hier an dieser Stelle und @takeoverpodcast bei Twitter und bis dann. Ciao.